Kundgabe 2783. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1943. Opferbereite Liebe. Die Liebe macht den Menschen fähig, jedes Opfer zu bringen. Und so soll eure Liebe beschaffen sein, dass ihr gern und freudig alles hingebt, so ihr dem Nächsten damit dienen könnt. Eine opferbereite Liebe ist von unnennbarem Segen, sowohl für eure Seele als auch für die Seele des Mitmenschen, der dadurch gleichfalls zur Liebe erzogen wird. Denn die Liebe, die auf ihn überstrahlt, entzündet auch in ihm den Liebesfunken, der sich zur Flamme entwickeln kann. Die Liebe muss den Menschen zur Tat veranlassen, denn dann erst ist es die wahre Liebe, die nicht nur in Worten und Gefühlen, sondern in tätiger Fürsorge zum Ausdruck kommt. Es ist ein übergroßes Glücksgefühl, das den Menschen beseligt, so er eine Liebestat ausgeführt und dem Mitmenschen damit gedient hat. Also lohnet sich die Liebe schon von selbst, weil sie beglückt und zu immer neuem Liebeswirken anregt. Eine opferbereite Liebe denkt nicht an sich selbst. Es gibt der Mensch ohne Überlegung von seinem Eigentum, was dem anderen von Nutzen ist. Er entäußert sich und ist beglückt, dem Mitmenschen helfen zu können. Eine solche Liebe erst trägt ihm die Seelenreife ein, die sein Ziel ist auf Erden. Denn sein Herz wird dadurch aufnahmefähig für die göttliche Liebe selbst, die eine so vorbereitete Seele als Wohnung benötigt, um im Menschen weilen und wirken zu können. Es zieht der Mensch durch seine Liebe Gott als Liebe selbst an sich. Und er wird nimmermehr ohne Liebe sein, denn die göttliche Liebe erfüllt sein Herz und sein ganzes Wesen wandelt sich zur Liebe. Er gleicht sich Gott an. Er findet den Zusammenschluss mit ihm schon auf Erden, der Zweck und Ziel seines Erdenlebens ist. Wie wenig gibt der Mensch auf, so er ein Opfer bringt aus Liebe zum Nächsten. Und wie viel tauscht er dagegen ein? Solange er noch am irdischen Besitz hängt, solange die Güter der Welt für ihn alles bedeuten, ist er zu keinem Liebeswerk fähig. Denn die Ich-Liebe ist zu groß und sie hindert ihn daran, sich zu entäußern, um des Mitmenschen willen. Erst die Liebe veranlasst ihn dazu. Die Liebe zum Mitmenschen lässt ihn seinen Besitz wertlos erscheinen. Er sucht nur zu helfen und fragt nicht mehr danach, welcher Vorteil ihm aus dem Besitz erwächst. Er gibt gern und freudig, weil ihn die Liebe dazu treibt. Wer aber die Liebe nicht hat, der vermag nicht, sich zu trennen von den Gütern der Welt. Und er wird auch ewiglich keine reine Freude haben. Er wird das Glück nicht kennenlernen, das ein Liebeswirken im Menschen auslöst. Und um denen beizustehen, um sie zum Liebeswirken zu erziehen, lässet Gott die Not über die Erde kommen. Eine Not, die jeden Menschen veranlassen sollte, sich in der Liebe zu üben. Eine Not, die den Liebesfunken im Herzen eines jeden Menschen entzünden soll, auf dass er sich in der Liebe betätige. So wie er einmal das Glück des Liebeswirkens empfunden hat, ist sein Herz nicht mehr verhärtet. Und darum sollt ihr Menschen die Liebe üben. Ihr sollt geben, was euch lieb und wert ist, so ihr damit des Menschen Not zu lindern vermögt. Ihr sollt nicht lange überlegen, ob es euch Vorteil oder Nachteil einträgt. Die Liebe des Herzens soll euch treiben, und diese erwäget nicht lange. Sie bringt Opfer. Sie trennt sich willig von ihrem Besitz. Sie will nur helfen und dem Mitmenschen sein Los erleichtern. Und so ihr Opfer bringen könnt, werdet ihr nicht ärmer, sondern um vieles reicher. Denn Gottes Liebeskraft strömet euch nun zu, die alle irdischen Güter an Wert übertrifft. Ihr gebt irdisches Gut hin und nehmet dafür geistiges Gut in Empfang. Und dieses Gut ist euer Eigentum, das euch nicht genommen wird, das euch bleibt. auch wenn ihr die Erde verlasset und in das geistige Reich eingehet. Ein jedes Opfer, das ihr aus Liebe zu den Mitmenschen gebracht habt, vermehret die Güter der Ewigkeit. Darum soll euer Leben auf Erden ein ununterbrochenes Liebeswirken sein, ein Dienen und Geben, ein Helfen und Raten denen, die noch schwach sind und körperlich und geistig Hilfe benötigen. Ihr sollt Opfer bringen, auf dass auch im Mitmenschen die Liebe erweckt werde, auf dass ihr eure Mission erfüllet auf Erden. Amen.